Ja, jetzt geht's weiter. Und mit was geht's weiter? Genau, mit der Demut. Sag mal zu deinem Nachbar, die Demut, die tut dir gut. Und sag mal zu dir, die Demut, die tut mir gut. Heute haben wir schon die 6. Stunde zur Demut. Ich bin ganz erstaunt, was da alles zu sagen gibt. Und da dachte ich, das wird die letzte Stunde sein. Aber ist der Hammer, ich habe schon fürs nächste Mal auch was. Und ihr wisst ja auch, Demut ist der Lebensstil der Söhne und Töchter Gottes. Und es ist einfach der Lebensstil, dass du weißt, du bist im Bewusstsein, du bist ein geliebter Sohn, eine geliebte Tochter Gottes. Du bist kein Wurm, der auf dem Boden kriechen kann, sondern du stehst aufrecht und mit Jubel in der Gegenwart Gottes. Und gleichzeitig bist du dir aber bewusst, dass du abhängig bist von deinem Gott. Du demütigst dich, begibst dich sogar sozusagen unter seine mächtige Hand und weißt, dass alles, was du bist, alles, was du geschafft hast, so wie du jetzt dastehst, ihm einzig und allein zu verdanken hast. Und das ist die wahre Demut. Ne? Du bist nicht eingebildet, du bist nicht arrogant, so ich bin was Besseres wie der Rest der Welt, sondern du bist einfach der Erste, wenn es darum geht, mutig und kühn zu dienen, zu lieben, zu vergeben, zu verzeihen. Ja, du bist einfach ein Kind Gottes und seine Königsherrschaft kommt in deinem Leben hervor. Auch durch die Liebe, wie der Pastor Georg Pfarr so wunderbar gelehrt hat. Ja, und durch die Unterordnung unter deine Leiter, unter deine Pastore, unter deinen Chef auch in der Welt, ja. Und das kommt aus dir hervor. Und du vertraust deinem Gott und deinem Herr aus vollem Herzen, dass er es gut mit dir meint und dass er das Beste einfach für dich vorbereitet hat. Und in Johannes 8,32 steht, und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und Demut ist die herrliche Freiheit der Kinder Gottes. Juhu! Und warum ist Demut Freiheit? Das ist ja eigentlich entgegen dem, was in der Welt in ist. Ja, in der Welt ist das ja verpönt. Aber es ist die herrliche Freiheit der Kinder Gottes. Und warum ist es die Freiheit? Weil es das Ende jeder Rebellion ist. Weil du nicht mehr kämpfen musst, sondern weil du dich einfach unter Gott einfach begeben darfst. Du weißt, wer du bist und du hast deinen Wert in Gott gefunden. Du musst nimmer beweisen, schaut her, was ich kann. Ich bin doch ein cooler Kerl oder eine coole Frau. Sondern du bist cool, weil du deinen Wert in Gott gefunden hast. Da muss ich zu Valerie sagen, das fand ich ganz toll, letzten Sonntag, wo sie gesagt hat, wie cool ist denn eine Oma, die Jesus hat. Das ist doch genial. Also ihr habt alle Jesus und ihr seid alle cool und ihr seid auch cool, weil ihr demütig seid, weil ihr euch unter die mächtige Hand Gottes einfach beugt. Und die Beschreibung der Demut finden wir in Matthäus 5,3. Glücklich sind die, die erkennen, dass sie Gott brauchen, denn ihnen wird das Himmelreich geschenkt. Also das heißt, in einer anderen Übersetzung, die Armen im Geist oder die arm vor Gott sind. Und das hat auch wieder nichts mit Kriechertum oder Wurmbewusstsein zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass wir anerkennen mit unserem ganzen Herzen, mit unserem ganzen Sein, dass wir einfach Gott brauchen. Und es erfordert halt, dass wir unseren ganzen Stolz, unsere ganze Einbildung einfach ablegen, Gott auf den Altar bringen und sagen, Herr, nimm mein Leben hin. Ich will dir ganz und gar gehören mit Haut und Haar. Es geht nicht mehr um mich, sondern um dich. Und das ist Demut, das ist ein Lebensstil der Demut und das macht dich frei. Und vor allem ist ja auch Römer 2,11, es gibt kein Ansehen der Person bei Gott. Oder andere Übersetzung, denn Gott bevorzugt niemanden. Und das ist Gottes Gerechtigkeit. Das ist so entspannend. Weißt du, für deine Seele, die mag das nicht so. Die Seele mag das nicht so. Aber dein von neuem geborener Geist, weißt du, was mit dem ist? Der jubelt. Der jubelt, dass es kein Ansehen der Person vor Gott gibt. Weil, weißt du, dein Geist weiß. Und dein Geist soll ja immer mehr und mehr auch deine Seele und dein Körper übernehmen. Du brauchst nicht mehr kämpfen. Du musst nicht mehr zeigen, was du kannst, sondern du darfst ruhen in Gott. Du darfst dich unter die mächtige Hand Gottes begeben. Und das ist dein Leben. Weißt du, dann wird's einfach, dann wird's leicht und dann kommt Ruhe. Ja, du darfst aus der Liebe leben, so wie der Pastor Georg vorher erklärt hat. Und darfst in seiner Ruhe leben. Und es kommt, je mehr wir erkennen, dass wir Gott so ganz dringend brauchen und uns unter seine mächtige Hand demütigen. Und beim letzten Mal haben wir ja drüber gesprochen, dass zur Wahrheit, die dich frei macht, auch Gebet gehört. Weil Gebet ist auch ein Zeichen von Demut. Wenn du betest, dann erkennst du, wow, alle meine Pläne A, B, C und D sind null und nichtig. Ich schaff's nicht aus meiner eigenen Kraft heraus, sondern ich brauche die Hilfe meines Herrn. Er ist übernatürlich. Er hat übernatürliche Wege für mich. Und im 1. Korinther 5, 17 steht auch, betet unablässig. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen oder hört nicht auf zu beten. Und wir haben ja letztes Mal festgestellt, wir haben gar keine andere Alternative als zu beten. Weil was ist die Alternative zum Gebet? Das ist einfach der Weg der Welt. Rauchwolken, Fragezeichen, Sorgen, Kummer. Und wir kommen auf keine Lösung. Also es gibt für uns keine andere Alternative als einfach zu beten und Gott zu vertrauen. Und in Philipper 4, 6 bis 7 sagt unser Herr ja auch, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Und wenn wir das machen, dann beugen wir uns unter das Wort Gottes, unter seine Wahrheit, auch wenn im Sichtbaren alles dagegen spricht, gegen das, dass wir uns nicht sorgen sollen, dass wir nur beten sollen. Aber weißt du, wenn du das dir zu Herzen nimmst, dann wirst du erleben, wie der Friede Gottes deine Sinne, dein Verstand übernimmt und du dich wirklich nimmer sorgst. Warum? Weil du dich unter das Wort gebeugt hast. Und wir haben auch gelernt, dass wir Gebet und Hilfe annehmen dürfen von unseren geistlichen Leitern, von Personen, die im Gebetsdienst sind, im pastoralen Team, die als Dienstleiter eingesetzt sind und dass wir auch hier vertrauen dürfen, dass sie alles haben, was es braucht, um dir guten geistlichen Rat zu geben, dass sie vom Heiligen Geist geführt sind, wenn sie für dich beten. Und dann haben wir letztes Mal noch erkannt, dass es da einen Schlüssel gibt. Ich habe heute wieder diesen wunderbaren Schlüssel mitgebracht. Und dieser Schlüssel, der steht drin im Wort Gottes. Nicht in irgendeinem Krimi oder Horrorbuch oder Schnulzroman, sondern dieser Schlüssel ist im Wort Gottes drin. Du nimmst die Bibel in die Hand und was findest du dort? viele Verheißungen. Und jede Verheißung ist ein Schlüssel. Und du suchst dir die Verheißung raus, die du für deine Situation brauchst. Und ich sag dir, du wirst eine Verheißung für deine Situation finden. Wenn du danach schaust, wird der Heilige Geist dich leiten und plötzlich macht's bling und du weißt, das ist genau die Bibelstelle, um die ich mich jetzt kümmern soll, die mir jetzt weiterhilft. Das heißt, du betest drüber, du meditierst über diese Verheißung, du lernst sie auswendig, das ist echt super, weil dann fällt es nämlich von hier nach hier und plötzlich weißt du, dass du weißt, dass du weißt. Und dann, in dem Moment, wenn du diese Bibelstelle, diese Verheißung zur Hand nimmst, damit drehst du den Schlüssel sozusagen im Schloss um und öffnest damit die Türe zur Gebetserhörung. Es kommt Gewissheit, kommt Glaube, kommt Hoffnung, kommt Dankbarkeit, kommt Freude, kommt. Und du bist oben, du bleibst oben in der Herrlichkeit Gottes. Deswegen ist es wichtig, dass wir beten, dass wir nicht denken, wenn wir beten, das ist was Schwaches oder das hat keine Auswirkung oder das bringt nichts. Wir müssen uns nicht immer bärenstark fühlen, wenn wir beten, sondern wir beten, weil wir glauben und weil wir wissen, dass Gott stärker ist und dass er unsere Gebete erhört. Und wenn wir mit diesem Herzen einfach, mit diesem demütigen Herzen uns unter das Wort stellen, du wirst sehen, was passiert. Du wirst belohnt für diesen Glauben, für dieses Unterordnen unter das Wort Gottes. Und jetzt sind wir bei der heutigen Stunde und zwar Demut und Glauben. Glauben und Demut sind ein Paar. Und jetzt darf ihr mal dieses schöne Bild zeigen. Von dem, genau. Guck mal, ihr seht hier die Frau Demut und der Herr Glaube. Und was seht ihr? Die strahlen, ja? Die haben das Wort griffbereit dabei. Und es ist einfach in dem Bild ist so eine Schlichtheit. Weißt du, die Demut ist schlicht, ja? Die ist fast unauffällig. Demut erscheint manchmal fast schwach, ja? Aber Demut ist Stärke. Unterordnung ist Stärke. Und Demut und Glaube gemeinsam, Hand in Hand. Wow, das ist ein Powerpaar. Das sprengt, weißt du, das sprengt alles. Und es ist so cool einfach, dass wir im Glauben leben dürfen. Als ich nach dieser Konferenz, als wir dann nach Hause gefahren sind, da dachte ich, Mensch, es ist einfach cool. Wir dürfen aus Glauben leben. Das ist echt cool. Aus Glauben leben zu dürfen. Und zwar nur aus Glauben an die Wahrheit. Ja. Und sich unterordnen zu dürfen unter die Wahrheit Gottes. Das ist sowas von cool. Ich glaube, wir entdecken das nochmal ganz neu, was es heißt, aus Glauben zu leben und in der Demut auch zu leben, uns unter das Wort unterzuordnen. Und in Hebräer 11,6 steht, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Ja, was heißt es jetzt? Heißt es, wenn du mal keinen Glauben hast, dass Gott dich nicht mehr liebt? Nee, er liebt dich unendlich. Aber wenn wir uns den Gedanken der Welt hingeben, wenn wir erlauben, dass wir wieder uns Sorgen machen, Plan A, Plan B, Plan C, weißt du, was wir dann machen? Dann bindest du Gottes Hände. Gott steht da und er will dir helfen. Sein Herz sehnt sich danach, dir zu helfen. Aber du bindest ihm die Hände und er kann nicht wirken, weil du deine eigenen Pläne machst und dich sozusagen auch über Gott stellst. Weil wenn ich meine eigenen Pläne mache, dann sage ich ja damit unbewusst, also ich ist schon gut, was da steht. Ja, aber so einfach kann es jetzt auch nicht sein. Aber meine Pläne, ich habe einen scharfen Verstand. Das wird schon werden. Ich kann das. Aber es bringt dich nicht weiter. Ne? Das sind die Wege der Welt. Und wir brauchen für den Glauben die Demut. Ohne Demut können wir nicht glauben. Weil das ist das, was ich gesagt habe. Wenn wir der Meinung sind, ich kann es besser, ich weiß es, ich habe bessere Pläne, dann sind wir nicht demütig. Dann stellen wir uns über Gott, übers Wort. Wenn wir aber jetzt demütig sind und der Glaube an der Hand, Demut und Glaube Hand in deinem Leben, weißt du, dann passiert was, ja? Dann passiert was, weil wenn du demütig bist, dann glaubst du. Und wenn du glaubst, bist du demütig. Und je mehr du, weißt du, wirst ja Ergebnisse sehen, wenn du glaubst. Und je mehr du erkennst, was es bringt, wenn du glaubst und dich unter das Wort unterordnest, umso mehr wirst du Ergebnisse sehen. Und was passiert? Dein Glaube wird tiefer. Du vertraust Gott mehr. Du willst dich noch mehr dem Wort unterordnen. Du wirst immer entschiedener, nicht mehr diese eigenen Wege zu gehen, nicht mehr die Wege der Welt einzuschlagen. Weißt du, das ist ein Segenskreislauf, in dem wir uns bewegen. Und wir werden immer, sozusagen, immer ärmer vor Gott. Wir werden arm im Geist. Arm an eigene Pläne, aber reich an Herrlichkeit, reich an der Gegenwart Gottes, reich an Vertrauen, ihn anzuschauen, reich einfach an ihm, dass er unsere erste Anlaufstelle wird. Und immer mehr greifst du zuerst zum Wort, gehst du zu immer mehr in Gottes Gegenwart. Immer mehr bist du entschieden zu glauben, zu vertrauen, anstatt einfach deine eigenen Wege und eigene Pläne zu gehen. Weil in Matthäus 6,31 steht, er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln, denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind hin und her bewegt und getrieben wird. Also heute oben, morgen unten. War das jetzt richtig? Ist das Wort Gottes wirklich richtig? Kann ich das glauben? Soll ich das glauben? Oder ist mein Plan A doch besser? Und jetzt gehen wir mal in das Land des Unglaubens. Da habe ich auch ein Bild. Danke, KI. Guck, das passiert. Das passiert, wenn wir im Land des Unglaubens sind, ja. Wir sitzen in der Ecke. Gedanken. Guck mal, da ist ja im Prinzip hell, ja. Also das heißt, Gott als bei uns, als von neuem geborene Christen, Gott ist da. Er ist in dir. Du hast den Heiligen Geist in dir. Aber vor lauter Gedanken und Fragezeichen und Sorge, guck, sitzt der arme Kerl auf dem Boden, sieht nichts mehr. Und ist praktisch voll geplagt von seinen Gedanken. Und was siehst du noch? Die Gefängnistür ist offen. Weil das ist ja diese Gedankenkarussell ist ein Gefängnis. Ja, und das will dich festhalten. Dieses Gefängnis will dich abhalten, mit Gott weiterzugehen. Weil wenn du so praktisch in der Ecke sitzt und so voll bist mit Gedanken, da hast du keine Lust und keine Zeit mehr, das Wort Gottes zu lesen. Weil du immer nur am Denken bist. Aber jetzt kommt die gute Nachricht. Jesus hat dich befreit. Er hat dich mit Rumpf und Stumpf aus diesem Gedankengefängnis herausgerissen. Weißt du, mit Rumpf und Stumpf, das ist gar nicht mehr dein Aufenthaltsort. Das ist praktisch eine Falle des Feindes, der immer wieder versucht, dich in diese Gedankenfalle zu locken, in diese Falle des Unglaubens. Und das ist die Falle des Stolzes, auch der Minderwertigkeit. Bei mir klappt sowieso nichts. Ich bin immer so ein armer Schluff, immer ich. Weißt du, das ist eine Falle des Feindes. Aber du gehörst nicht mehr in diese Falle, weil die Tür ist offen. Und was machst du dann? Du gehst raus aus diesem Gefängnis, raus aus dem Bereich des begrenzten Verstandes, des eigenen Pläne-Schmiedens, der Dunkelheit, der Schwere. Du gehst raus, weil du gehörst nicht mehr dorthin. Du bist ein demütiger Sohn, eine demütige Tochter, ein glaubender Sohn, eine glaubende Tochter. Und du kehrst einfach dem Land des Unglaubens den Rücken zu. Gehst raus aus diesem Gefängnis. Das gehört nimmer zu dir. Schau das ruhig an, weil jedes Mal, wenn dein Gedanke kommt, dann siehst du, was mit dir passiert. Und es passiert im Unsichtbaren. Ja? Und das ist der Feind. Und dem gäbe mir doch keinen Zoll mehr nach. Weißt du, unsere Sicherheit ist nimmer in menschliche Wege. Unsere Sicherheit ist nur in Gott alleine. Du gehst diesen Weg des Glaubens und des Vertrauens. Du lebst nicht aus Schauen, sondern aus Glauben. Das ist Demut. Glauben ist cool. Demut ist cool. Ja, weißt du, cool. Wir sind cool. Weißt du, und das haben wir ja, ihr könnt es wieder weg, du, das Unglauben, jetzt ist es erledigt, genau. Und weißt du, diese Einfachheit, Demut ist einfach, ja. Glauben ist einfach, da ist eine Einfachheit drin. Gleichzeitig eine Schönheit, eine Herrlichkeit, eine Königlichkeit ist in dieser Einfachheit, in dieser Schlichtheit drin. Weißt du, und das ist, du hast diesen Mantel der Demut, ja, diesen Glauben, ja, dieses, das ist königlich, das ist Schönheit vor den Augen Gottes. Demut ist schön, zu glauben ist schön. Und das ist das, was unser Leben ausmacht, Demut und Glauben. Und es brüskiert unseren Verstand. Weil unser Verstand ist hochgezüchtet, der ist ausgebildet. Und er sagt, das kann doch nicht so einfach sein. Nur das Wort nehmen, nur das Wort proklamieren, nur, weißt du, nur. Aber in der Einfachheit liegt die Lösung, nicht im Komplizierten. Und deswegen müssen wir unserem Verstand sagen, dass er sich da unterordnen muss. Unser Verstand muss demütig werden. Der Stolz des Verstandes, der alles zu wissen scheint. Weißt du, ist eigentlich auch krass, ja? Mit dem Verstand meinen wir wissen alles. Aber letztendlich kann der Verstand auch nur in bestimmte Grenzen sozusagen denken. Und dann beginnt ja schon der Bereich, nee, das ist unmöglich, das kann gar nicht sein, das geht nicht. Ja? Also ist unser Verstand gar nicht so unbegrenzt. Aber der Geist Gottes, der in uns wohnt, der ist unbegrenzt. Demut ist unbegrenzt. Glaube ist unbegrenzt. Und natürlich schockiert es auch die noch ungläubigen Menschen um uns herum, diese Einfachheit des Glaubens. Die sagen dann, wie kann man denn so naiv sein? Ja, glaubst du das wirklich, ja? Und da dürfen wir uns nicht abhalten lassen. Wir müssen ja auch nicht alle erzählen, für was wir alles glauben. Da braucht man auch Weisheit, ja? Wir lassen uns das auch nicht rauben, unseren Glauben. Aber untereinander sollten wir uns freuen über die Naivität sozusagen, die wir haben, ja? Weil wir einfach kindlich glauben und kindlich unserem Herrn vertrauen, ohne Wenn und Aber. Ja, und das können wir einfach durch Demut, ja. Du weißt, du bist ein geliebter Sohn, eine geliebte Tochter. Dir fällt kein Zacken aus seiner Königskrone, wenn du Gott glaubst, wenn du vertraust, wenn du dich unter sein Wort beugst. Das ist unser Leben. Das ist totale Freiheit. So cool. Weißt du, wenn wir diesen Lebensstil der Demut auch pflegen, wir können diese Dinge pflegen, Ja, wenn wir uns ertappen, dass wir wieder eigene Pläne machen wollen, dass unsere Seele aufbegehrt, vielleicht auch gegen eine Bibelstelle und sagt, nee, das will ich jetzt nicht, ich will das jetzt anders machen, ich will jetzt beleidigt sein oder den will ich jetzt nicht lieben oder so, ja, ich will jetzt nicht glauben, dass die Liebe in mir wohnt. Weißt du, dann wird es Zeit, dass wir wieder diesen Lebensstil der Demut pflegen und unserer Seele sagen, wo es lang geht. Manchmal braucht die Seele einfach ein scharfes Wort, Klappe halten, Ruhe hier. Du hörst, was Gott sagt. Und dann, weißt du, die Seele wird ja auch glücklich, wenn sie erkennt, dass sie nämlich selber kämpfen muss, dass Gottes Wort die Wahrheit ist, dann wird die Seele glücklich, weil du glaubst, weil sie merkt, aha, wenn jetzt der Wolfgang glaubt, das ist genial, dann wird ich immer glücklicher, sagt noch seine Seele. Ja? Dann wird's immer entspannter, dann kommt immer mehr Ruhe und Frieden. Und dann sagt die Seele beim nächsten Mal, ach nö, da brauche ich doch gar nichts machen, ich bin ruhig, der Geist Gottes weiß das viel besser. Das ist die Erneuerung des Sinnes, indem man immer wieder mit Gott kommt, mit seinem Wort. Wir lassen nicht locker. Wir lassen unsere Seele nicht machen, was sie will. Wir lassen nicht zu, dass sie auf ihre alten Verhaltensweisen zurückgeht. Wir lassen nicht zu, dass sie uns Unglauben implementieren will. Wir öffnen auch dem Feind nicht die Türe durch Unglauben, sondern wir halten die Tür geschlossen für den Unglauben. Wir sind demütig und wir öffnen dem Feind keine Türe. Der muss draußen bleiben aus unserem Leben. Wir gehen vorwärts mit Gott. Galater 2,20, das Geniale ist ja, Jesus, wir haben ja den Glauben Jesu zur Verfügung. Wir müssen sogar nicht selber aus uns Glaube erzeugen, sondern Jesus hat uns seinen Glauben geschenkt. Ich lebe aber doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich in dem Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dargegeben hat. Also was heißt es? Wenn du jetzt sagst, mir mangelt's an Glauben, Galater 2,20 bis 21. Oh, danke Herr, dass ich jetzt in deinem Glauben leben darf. Ich habe genügend Glauben. Mir mangelt's nicht an Glauben. Danke Herr, dass ich jetzt vorwärts gehen kann in dieser Situation. Oh ja, ich glaube dir. Ich glaube, dass ich deinen Glauben habe. Weißt du, das ist Kapitulation. Kapitulation. Kapitulation. Wir glauben einfach das, was geschrieben steht. Und dann wird's einfach. Weil du wirfst ja auch nicht weg die Gnade Gottes. Denn wenn durch das Gesetz die Gerechtigkeit kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Und wir wollen nicht, dass Christus vergeblich gestorben ist. Und wir werfen seine Gnade nicht weg. Und deswegen erlaube mir, Frau Demut und Herr Glaube, immer mehr aus uns hervorzukommen, immer mehr unser Leben zu übernehmen. Und dann haben wir noch der 1. Petrus 5, 7 bis 9. Das sind alles Stellen, die wir kennen. Aber das ist noch mehr verborgen als das, was wir nur schon zu kennen meinen. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöht zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft. Denn er ist besorgt für euch. Weißt du, das ist schon der Knüller. Ja? Wenn man das nur das berücksichtigt, ist schon der Knüller. Und dann seid nüchtern, wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht standhaft durch den Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen. Und genial, weißt du, was da hier auch noch steht? Da steht, dass du kein Sonderfall bist. Hahaha. Warum? Weil da steht, dass auch dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen. Also, dass deine Geschwister, der wo links von dir sitzt, der wo rechts von dir sitzt, jeder von uns gibt's Umstände und Probleme. Der Feind probiert's, also du bist kein Sonderfall. Das ist doch schon mal gut, ne? Und es gibt einfach einen geistlichen Kampf. Und diesem geistlichen Kampf können wir nur mit geistlichen Waffen widerstehen. Und die geistliche Waffe ist Demut und Glauben. Und damit schließen wir die Tür für den Feind. Gegen Demut hat der Feind keine Chance. Der hasst Demut und er liebt Stolz. Ja, er liebt Arroganz, eingebildet sein. Aber gegen Demut und Glaube, Unterordnung und das Wort hat er keine Chance. Da muss er einfach sich verdünnisieren. Und es gehört Mut dazu, aus Glaube zu leben. Aber du hast den Mut. Der Löwe von Juda ist in dir und der brüllt, ja. Und du lässt nicht zu, dass dein Glaube dir geraubt wird. Du lässt nicht zu, dass Stolz die Demut vertreibt, sondern du hast Mut. Du hast allen Mut, den es braucht, zu glauben und nicht den Weg der Welt einzuschlagen. Und da in dir lebt die Auferstehungskraft. Weißt du, das ist so eine Power, Auferstehungskraft, ja. Da kann kein Problem, kein Umstand kann dich niederhauen. Und im Wort steh ist die Auferstehungskraft, ja. Da ist Kraft, wo du brauchst. Kraft, Kraft, Kraft. Und diese Kraft bekommst du. Diese Kraft nährt dich. Diese Kraft stärkt dich. Wenn du glaubst, wenn du das Wort nimmst, wenn du dich unter das Wort einfach demütigst, unter die mächtige Hand Gottes. Und dazu gehört auch natürlich geistliche Disziplin, ja. Du hast den Geist der Disziplin bekommen. Und manchmal müssen wir hinstehen, um zu widerstehen. Aber auch dazu bist du fähig gemacht. Du hast die Kraft Gottes in dir. Du bist nicht alleine. Du bist stärker wie alles, was der Feind versucht. Der Feind versucht immer nur zu rauben und zu stehlen. Er will uns Unglaube bringen. Aber wir sind gläubig. Wir sind gläubig. Wir glauben von Herzen. Das ist unser Sein, ein Glaubender zu sein, eine Glaubende zu sein. Das ist unser Sein. Und du erlaubst es auch, deine Gedanken nicht umherzuschweifen und umherzugucken und abzuschweifen, sondern du zerstörst einfach diese überspitzten Gedankengebäude und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, gemäß 2. Korinther 10, 4. Und jetzt schauen wir uns noch das Land des Glaubens an. Jetzt schauen wir an, was passiert, wenn wir einfach Gedankendisziplin haben, wenn wir uns unter das Wort demütigen, wenn wir uns von dieser Einfachheit des Glaubens nicht abbringen lassen. So, jetzt zeigt uns mal das nächste Bild. Yeah! Was passiert? Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Unser Glaube. Yeah. Guck mal. Das bist du. Das bist du. Ein Sohn Gottes, eine Tochter Gottes. Die springen, die hüpfen, die tanzen, die lachen, die frei sind, die fröhlich sind, die sich freuen dürfen. Und schau mal die Umgebung an. Alles voller schöner Blumen. Die Sonne lacht, es ist hell, die Wege sind geebnet. Das passiert, weißt du, wenn wir glauben. Wenn wir demütig sind, wenn wir das Wort für bare Münze nehmen, wenn wir uns nicht abbringen lassen. In diesem Land des Glaubens, da hat der Feind keinen Zutritt. Ist das nicht genial? Schau das an. Das bist du. Das ist dein Leben. Wow. Weißt du, Und Jesus sagt dann zu dir, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubtest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Glaubst du, dass diese zwei die Herrlichkeit Gottes sehen? Ja. Und ich sag dir es nochmal, du bist ein Überwinder. Du bist aus Gott geboren. Und weil du aus Gott geboren bist, lebst du im Sieg. Weil der Sieg, der die Welt überwunden hat, ist dein Glaube. Und du bist demütig. Du ordnest dich Gott unter. Du hast dich entschieden, nicht die Wege der Welt zu gehen, sondern die Wege Gottes. Du bist arm, arm an eigenem, an Stolz, an Arroganz, an eigene Pläne und reich an allem, was Gott hat. Und das ist dein Leben. Das ist dein Leben. Und du darfst glücklich sein, du darfst tanzen, du darfst springen, du darfst lachen, du darfst dich freuen. Du darfst dich ausrichten auf die Gegenwart Gottes, in seiner Herrlichkeit leben. Und du liebst es, dich unter sein Wort unterzuordnen und zu glauben und zu glauben. Amen und Amen. Halleluja. Vielen Dank, Frau Demuth. Wir sind ein gutes Paar. Halleluja. Preis den Herrn. So gut. Hammer. Halleluja. Einfach gut. Ich habe gerade schon ein Zeugnis, zwei Zeugnisse bekommen, was Gott getan hat, auch vorher bei der Wunderaktivierung. Eine Frau schreibt, dass sie, als wir gegen Trauma gebetet haben, ich habe von vorne gegen Trauma gebetet, da hat sie gespürt, wie sie frei geworden ist und als sie Jesus gedankt hat. Genau, preis den Herrn. Und hier ist nochmal was. Ich bin in der Glory School. Amen, that's cool. Halleluja. Glory School, that's cool. Ah ja, das ist ein Zeugnis von heute. Genau, gestern begegnete ich einer Bekannten, die ich manchmal monatelang nicht treffe. Ich hatte ihr früher von Jesus erzählt, aber sie ist noch nicht bekehrt. Sie sagte, dass sie laut Arzt wohl für beide Knie neue Kniegelenke brauchen wird. Sie habe X-Beine und nicht korrekt sitzende Kniescheiben, die Knorpel scheuern aufeinander. Ihre längeren Spaziergänge können sie nur noch ab und zu machen wegen der Schmerzen. Ich schlug ihr Gebet vor, sie war einverstanden. Ich habe ihr die Hände auf die Knie gelegt und Ordnung und Heilung in Beine und Knie in Jesu Namen gebetet. Heute traf ich sie beim Aldi wieder und sie sagte, nach dem Gebet sei es ihr so viel besser gegangen, dass sie wieder einen längeren Spaziergang machen konnte ohne Schmerzen. Demnächst habe sie einen Röntgentermin. Ich habe ihr im Aldi nochmal die Hände aufgelegt und seine Auferstehungskraft für sie in Anspruch genommen für die Vervollständigung der Heilung. Fortsetzung folgt. Amen. Eine unserer Glory School Teilnehmer. Ganz liebe Grüße auch an alle Livestream Glory School Teilnehmer heute Abend. Preist den Herrn. Das war oder ist noch ein wunderbarer Abend wieder mit euch. Jetzt wollen wir noch zusammen geben und den Heiligen Geist fragen, was er uns zeigt, was wir sehen sollen. Also sei ihm einfach gehorsam. Du weißt ja, Gehorsam ist Demut. Demut ist Glauben. Also Gehorsam ist Glaube. Amen. Glaube ist Gehorsam. Preist den Herrn. Also du tust es, was er dir zeigt. Und wir geben hier die Eimer durch. Dann kannst du mit Verpflichtungserklärung oder in Bar geben. Und wir haben eingeblendet die Infos für die, die nicht hier sein können. Und dann kannst du über PayPal, Kreditkarte oder per Überweisung geben. Okay, wir geben die Eimer durch. Und hier habe ich noch ein ganz wunderbares Wunder der Versorgung. Und zwar schreibt Svetlana, wir haben gerade ein Wunder der Versorgung erlebt. Die Minen meines speziellen Kugelschreibers waren alle leer. Die Verpackung war schon alt, ich hatte sie sogar zusammengedrückt, weil ich sie wegwerfen wollte. Doch plötzlich dachte ich, ich nehme sie lieber mit als Muster, um im Laden genau die richtigen neuen Minen zu kaufen. Im Geschäft merkte ich dann, dass ich die Verpackung im Auto vergessen hatte. David ging sie holen und als er zurückkam, war er völlig überrascht und sprachlos. Die alte, schon zum Wegwerfen zusammengedrückte Verpackung war voll mit neuen Minen. Wow, danke Jesus. Ist der Hammer, ha? Halleluja. Preist den Herrn. Gott kann alles. Amen. Das sind seine kreativen Wunder. Preist den Herrn. Auch vom Wochenende haben wir noch was, aber ich glaube, das ist für heute Abend zu viel. Das lesen wir dann am Sonntag. Preist den Herrn.